15 mit und ohne Njal 4 Personen und einige Packstücke sausen durch die Luft. Die kreisrunden Kanäle der Station lassen nur eine Richtung zu. Alle kennen bereits die Prozedur. Doch selbst Zwalny entfährt jedes Mal ein Crasher. Freudenschrei klingen anders, dennoch ist das Tunnelsystem eine effektive Methode, hier oben im luftleeren Raum Waren, oder in unserem Fall sogar Menschen zu transportieren. Dies ist umso verständlicher, weil die magnetische Gravitation auf exakt 0,05 g eingestellt ist. Njal will das so. Er wiegt nun 20 Kilo. Weiter geht's um die Ecken, Svenor ist der Schnellste. Er sieht zu seinen Freunden zurück. Bakurm liegt er in der Luft, ähnt und dreht Däumchen dabei. Diesmal ist er vielleicht etwas zu cool, denn Njals Telematikbüro ist bereits näher als er glaubt. Der Luftstrom reißt ab. Er spreizt die Extremitäten, rutscht, hoppelt und knallt weiter. Kurz vor der letzten Schleuse kommt er zum Stehen. Zeit sich umzuschauen, von hinten kommen gerade die restlichen Pakete inklusive der Ladung angesaust. Alles überschlägt sich. Die ganze Materie sammelt sich in einem Knoll direkt bei Svenor. Zwalny Bohn fängt sich als Erste. Sie zieht ein kleines Netz aus der Hosentasche und wirft es geschickt um Njals Lekelli. Dazwischen murmelt sie verzweifelt jemi oh nee. Keinmal nie ich unpünktlich war. Viel zu wenig Ware. Wie wird ihr Kunde reagieren? Svenor macht derweil ein paar Saldos aus dem Stand. 0,05 G ist rar, selbst im Königreich der 1000. Ein grünes Licht blinkt an der Schleuse, kurz darauf geht diese auf. Njalinesu, seines Zeichens Chef der Lematiker am Tunnel Gamma I, erscheint. Um es vorsichtig zu formulieren, dies ist immer wieder überwältigend, doch diesmal verkneift sich Sphinx Galactic seine Bemerkung von vor 6 Jahren. Njal sieht sich um. Steht er, liegt er? Keiner weiß das so genau. Bei seiner Leibesfülle ist dies unmöglich auszumachen. Er reißt die Augen auf. Den Anblick dreier unangemeldeter Passagiere ignoriert er dabei. Seine Aufmerksamkeit gilt allein dem kleinen Päckchen T-Eisfrost und dessen aufgelöster Lieferanten weiter hinten. Er sperrt den Mund auf Weva, aber was soll das? Quackt er panisch hervor. Da vor ihnen kein Durchkommen ist, stupst Bart Gara schnell ihre beiden Freunde an und zieht sie hinter Zwalny und die Ladung zurück. Der Boss und seine Lieferanten müssen dringend verhandeln. Zwalny Bohn ist außer sich. Sie fasst sich an die Ohren, hält sich den Mund, verschließt die Augen und beginnt zu zittern. Jemi Onea, Wuwu. In ihrer Verzweiflung beginnt sie im Kreise, also über Kopf an der Tunnelwand entlang zu rennen. Njal muss eingreifen. Zwalny, was ist hier los? Kreischt er entnervt. Diese wird langsamer und plumpst schließlich in Zeitlupe von der Decke vor ihrem besten Kunden. Ja, diesmal, wer dieses Malchen, wo sind meine Sachen? Njal ist verzweifelt. Urholhoblinde Passagiere waren meine. Gib Zwalny zurück. Ich sehe diese Gestalten hier. Was ist mit meinem Proviant? Wo sind meine Süßschnittchen, Brausen und die Megaburger? Wie soll ich das überleben? Die gesamte Station, der gesamte Raumtunnel ist ihm in diesem Moment egal. Für ihn gibt es im Moment nur ein Problem. Zwalny rappelt sich auf einfach, ist doll einfach ganz. Oh ja, morgen gleich mit den neuesten Spezialhäppchen. Sie zückt ihren Firmen, komm liebster Herr Njal, sagt einfach mir, was wollt ihr? Zuckersüßes Neukollektion aus ist der dabei bestimmt. Sie blinzelt ihn freundlich an. Njal wischt sich die Stirn, wegen dir krieg ich noch nen Herzinfarkt. Willst du, dass ich verhunger? No no no no, schießt die Milligramm zurück. Okay Zwalny, ich glaube ich vergeb dir nochmal, was hast du für Neuigkeiten? Wie war das mit den Spezialhappen? Hört sich lecker an. Zwalny macht also gerade die neuesten Produkte schmackhaft, als es jemand anderen, Sphinx Galactic, zu viel wird. Mutig wirft er sich dazwischen heiler Schluss geblubbt. Stopp geschraubt. Wollen wir zum Indie geschwind. Der schwierigste Mission. Njal ist gereizt, doch hör. Ihr drei Nervensägen. Fast hätte ich euch schon vergessen. Geht zum Mikkel, der soll das machen. Ich hab hier Wichtigeres zu tun. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Hier, ich mach euch Platz. Njal macht sich danach wahrhaftig platt, so gut es geht. Wie überfahren lässt er alles, einschließlich des Kopfes, hängen. Es entsteht so tatsächlich eine Lücke an der oberen Rundung des Tunnels. Hinter diesem Gebirgspfad ist dann die Strecke frei. Drei Bergsteiger machen sich ans Werk. Schwieriges Erdbebengelände. Njal ist noch genauso kitzelig wie damals. Kaum haben alle den Pass überwunden, geht hinten die Diskussion weiter. Ja, die Zuckerschnecken, Ausrufezeichen, was, die sind neu? Verbesserte Rezeptur. Das hört sich toll an. Da nehme ich 7 Kilo Hähnlein und Bart Gara schütteln den Kopf. Der Vetter hat sie bereits komplett vergessen. Jetzt freuen sie sich aber erstmal auf ihren alten Mitstreiter und Freund. Die drei schwimmen weiter ins Innere. Sie klingeln sich durch. Die Bürotür öffnet sich. Mikkel Silva kommt angeschlichen. Sein Anblick erschreckt. Er hat abgenommen. Anscheinend meidet er Njals Gefriertruhe. Ist er überarbeitet? Seine Aufgabe als einziger Telematiklehrling zu groß. Zu faul zum Friseur zu gehen, hat er sich die Schläfen rasiert. Oben sprießt in alle Richtungen seine wilde blonde Mähne. Er sieht sehr verwahrlost aus, doch Bart Garapetsch Abun hat bereits eine Idee. Mikkel kneift die Augen zusammen. Was macht ihr denn hier? Fragt er überrascht. Hi Mikkel. Alles klar. Antwortet Hinlei, wir müssen wieder mal rüber. Du verstehst schon, Lastentransport, Andra und so weiter. Klar, verstehe ich. Ist aber schwieriger geworden. Lass mich umrechnen. Er zückt seinen Komm. Andra startet drüben um 5. Mit der ganzen Zeitverschiebung könntet ihr frühestens in 4 Stunden los. Außerdem habe ich noch ganze 17 Minuten Zeit, Sevilla kommt zu erreichen. Eine spontane Lastensendung ist heute zu gefährlich. Los kommt. Er beblinzelt seinen Komm. Bart Gara setzt sich an die Spitze. Du Mikkel beginnt sie, wann hattest du das letzte Mal eigentlich festen Boden unter den Füßen? Schon länger her, murmelt dieser zwischen der Blinzelei zurück. Bart Gara, die kluge Diplomatin, zieht nun ihr Ass aus dem Ärmel. Ich geb dir mal die Nummer meiner Freundin Regina unten in Lüpera. Die hat zurzeit einiges zum Wegfuttern, wenn du verstehst. Außerdem können wir uns so bei dir bedanken. Sag ihr einfach, ich hab dich geschickt, sie zwinkert Hinlei dabei zu. Her. Ja, okay, mach ich vielleicht. Hast recht, danke. Murmelt Mikkel in Arbeit versunken zurück. Jetzt liegt es an ihm, denkt sich eine gut gelaunte Patgarapetsch Abun keine 2 Schritte entfernt. Mikkel Silva, 17 Jahre jung, erster Junior-Telematiker und gleichzeitig einziger Azubi von Jalinerso, braucht dringend eine Veränderung. Die Warterei geht schnell vonstatten. Innerhalb des U gibt es immer genug zu besprechen. Wann immer möglich, erwähnt Bart Gara dabei ihre Freundin. Anders als damals spielen heute also die Konsolen nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich Swine zockt zwischenzeitlich eine Partie und 3 Jumper. Bald schon hat der Müßiggang ein Ende, also ihr 3. Es ist soweit. Mikkel macht einen tollen Job. Ich schalte die Strecke frei und blas euch hinter. Wie damals hub Gamma I Lasten. Ihr kennt die Prozedur. Die 4 Freunde umarmen sich. Dann treten 3 von ihnen erneut vor die Tür in den Gang. Wusch, sie wirbeln los. Um die Ecken verzweigt sich ihr Weg. Dann in den minimals gewundenen Paralleltunnel neben dem eigentlichen Teilchenbeschleuniger. Minuten später ebbt der Luftstrom ab. Sie befinden sich nun zum 2. Mal vor Tunnel Gamma I Lasten anorganisch. Mikkels Durchsage kommt prompt los rein mit euch. Zuerst verwiegen, nach dem grünen Licht weiter. Endlich ist sie zu sehen, die Transportkapsel. Glänzend poliert hängt sie da, einzig befestigt oben an der Decke, der Transportschiene raus ins Freie, hinter die letzte Schleuse, direkt neben die auftretende Verzerrung. Mikkels letzte Anweisung ertönt: Okay, ich mach jetzt auf. Dann ist Ende der Kommunikation. Viel Erfolg, Saab, die Kapsel springt auf. Swine hüpft als erste rein. Dann Hinlei, und schließlich Bart Gara. Einruckeln sie fahren los. Jeder sucht sich eine runde Ecke und macht sich klein. Gleich passiert es also wieder. Ein letztes schleifendes Geräusch. Die Transportleitung ist zu Ende und die Kapsel schwebt frei in der letzten physikalischen Größe, diesem feinen dynamischen Netzwerk namens Raum. Filmriss.